Sie stammt aber schon aus vorgermanischer Zeit. Der Grieche Homer berichtet in seiner Ilias von redenden Rossen, die bezeichnenderweise dem Diomedes, dem Gottesmittler, gehören. Aber auch in Indien, wo die Götter in Rossgestalt erscheinen und das Rossopfer Aquameda gefeiert wurde, begegnen wir ähnlichen Vorstellungen. Der Name des Rosses in unserem Märchen, Falada gleich Veleda gleich Seherin, weist nachdrücklich auf diesen Zusammenhang hin. Fassen wir, ehe wir das Märchen selbst reden lassen, einmal die Überschrift des Märchens Gänsemädchen und den Namen ihres Gespielen Kurt ins Auge. So wird uns bald der ganze tiefe Sinn des Märchens aufgehen. Die Gans, in der Tierfabel Adelheid oder Allheit genannt, ist ein Bild des Alls. Die Magd bedeutet auf Macht Magie. Da nun die Königstochter in den Märchen stets die menschliche Seele bedeutet, worauf schon Philipp Stauf hingewiesen hat, so gibt eigentlich schon die Überschrift den ganzen Inhalt der Erzählung wieder. Sie stellt das Schicksal einer Königstochter dar, die von der ungetreuen Magd zum Rollentausch gezwungen, verdrängt und zur Gänsemagd erniedrigt wird, um endlich wieder, nachdem sie alle Prüfungen bestanden hat, zu ihrer ursprünglichen Würde erhöht zu werden. Die menschliche Seele vom Schöpfer Kurt Hopda als seine Gehilfin zur Hüterin des Alls, also der Gans, berufen, der die Macht, die Magd, über das All gegeben ist, muss, ehe sie so königliche Kunst erlernt, zu ihr heranreift, demütig einen Leidensweg gehen, darf sich durch Prüfung nicht beirren lassen und die Fühlung mit der göttlichen Kraft, aus der sie hervorgegangen, nimmer verlieren. In allen alten Einweihungen, in Ägypten wie in Indien, wird dieser Weg als Isis-Weg, als Yoga genau geschildert. Aber die Seele hat noch einen zweiten Weg, hochzukommen, sich zu entwickeln, den unser deutsches Sprichwort in die Lebensregel fasst. Durch Schaden wird man klug. Und in unser Märchen in der Strafe, die die ungetreue Magd am Schlusse trifft, leise andeutet. Diese Magd stellt im Gegensatz zur Königstochter die niederen selbstsüchtigen Triebe der Menschenbrust dar. Sie muss sich ihr eigenes Urteil sprechen. Nackend, Geburt und Tod, wird sie in eine von außen mit Nägeln durchspitzte Tonne Leiblichkeit eingeschlossen, um von zwei weißen Rossen, Tuvidros, Thün nach rechtem Wissen, Wissen das Rechte tun. Gas auf, Gas ab, dem göttlichen Strahl bald näher kommend, bald sich von ihm entfernend, zu Tode geschleift zu werden. Die beiden weißen Rosse, als Lenker ihres Schicksals, hätten in diesem Zusammenhang gar keinen Sinn, wenn nur ein Strafvollzug von realistischer Grausamkeit gemeint wäre und nicht der unseren Vorfahren wohlvertraute Glaube an eine Reihe von Wiederverkörperungen. Dieser zweite Weg ist der längere und schmerzhaftere. Denn der Mensch muss in seine Leiblichkeit wie in eine Tonne eingeschlossen, solange die Folgen seiner eigenen Fehler am eigenen Leibe spüren, bis er das Verkehrte seines Tuns erkannt und zur rechten Einsicht gelangt, selbst rechtschaffend wird. Betrachten wir den ersten der beiden Wege an der schlichten Erzählung. Eine Königstochter, einem fernen Prinzen versprochen, wird von der liebenden Mutter mit standesgemäßer Ausstattung versehen, von der Vorsehung mit köstlichen Gaben ausgestattet, von einer Magd begleitet, auf den Weg gesetzt. Als köstliche Gabe empfängt sie von der Mutter ein weißes Läppchen mit 3 Tropfen des mütterlichen Blutes zum Talisman als Schutz gegen alle Gefährlichkeiten der Reise mit der Weisung, sie wohl zu bewahren. Ihr Reittier, die edle Stute Falada, kann reden, desgleichen die Dreiheit der Blutstropfen. Was sind das für wunderliche Sinnbilder? Blutstropfen, die reden, ein Ross, das sprechen kann. Auch in Wolframs Parzival kehrt das Sinnbild der drei Blutstropfen auf weißem Schnee wieder, dort als Mahnung an die Mutter Herzeleide. Auch in unserem Märchen hängen die drei Blutstropfen mit der Mutter der Königstochter zusammen. Was können sie da anders bedeuten, als das im Blute gegebene Bewusstsein der Abstammung der Seele von dem dreieinigen göttlichen Urgrund der Welt? Solange in der Seele dieses Bewusstsein lebt, kann ihr nichts Arges begegnen. Ist Gott mit uns? Wer mag wieder uns sein? Aber damit die Seele zur Freiheit der selbstverantwortlichen Persönlichkeit heranreift, muss sie dies köstliche Gottinnerlichkeitsbewusstsein verlieren. Dies geschah auch der Königstochter. Da die beiden eine Weile selbst ander geritten sind, bekam die Königstochter Durst und heischte von der Zofe, sie solle absteigen und ihr aus goldenem Becher zu trinken geben. Die Magd verweigerte trotzig diesen Dienst. Die niedere menschliche Natur sagt der Höheren den Dienst auf. Will also die Seele den Durst nach ihrer göttlichen Heimat stillen. Gold ist allemal das Zeichen des Sonnenlandes, der ursprünglichen göttlichen Reinheit. So darf sie sich nicht auf ihre niedere Natur verlassen, sondern muss demütig absteigen und sich selbst zum Quell des Lebens niederbeugen. Da entfuhr der Königstochter der Seufzer. Ach Gott, und die drei Blutstropfen antworteten, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe täte ihr zerspringen. Aber die Königsbraut war demütig und stieg wieder zu Pferde. Als sie nach etlichen Meilen von neuem dürstete, wiederholte sich das Gleiche. Und wie sie so trank und sich über das fließende Wasser recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die drei Blutstropfen waren, aus dem Busen und floss mit dem Wasser fort. Die Kammerjungfrau hatte aber zugesehen und freute sich, dass sie Gewalt über die Braut bekäme. Denn damit, dass diese die drei Blutstropfen verloren hatte, war sie schwach und machtlos geworden. War die Königstochter bei ihrer ersten Prüfung durch das Bewusstsein ihrer göttlichen Abstammung getröstet worden, so verliert sie jetzt diesen Halt. Die niederen Triebe gewinnen Gewalt über die Seele und treten die Herrschaft an. Die Magd zwingt sie, von ihrem Pferde Falada abzusteigen, mit ihr das königliche Gewand zu tauschen und magdliche Gestalt anzunehmen. Die niederen Triebe triumphieren. Scheinbar ist der Erfolg auf ihrer Seite. Sie führen zu Macht, Ansehen, äußeren Erfolgen. Aber Falada sah das alles an und nahm es wohl in Acht. Wie sie des Königs Hof einritten, ward die falsche Braut mit königlichen Ehren empfangen. Die wahre Königstochter musste unten stehen bleiben. Aber der alte König, der am Fenster stand, ließ sich nicht täuschen. Er sagte, »Da habe ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse, dem mag sie helfen.« Der Junge ist Kürtchen. Welch feine Ironie! Gänsehüten ist bekanntlich eine ganz leichte Arbeit für die Dorfjugend. Wir sahen aber schon, was sich hinter dieser Aufgabe verbirgt. Diesen Kunstgriff gebraucht das Märchen häufig, dass es das Gegenteil von dem ausspricht, was eigentlich gemeint ist. Denn was kann es Höheres geben, als berufen werden zur Hüterin des Alls? Ist es nicht wie eine Umschreibung des Christusworts, So ihr nicht werdet wie Kindlein, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen? Wir müssen uns der geheimnisvollen Stute Falada zuwenden. Die falsche Braut fürchtete, das redende Ross möge sie verraten und setzte es beim jungen Könige durch, dass ihm der Hals abgehauen wurde. Die Gänsemagd aber bestach den Schinder und ließ Faladas Haupt unter das finstere Tor nageln, wo sie morgens und abends mit den Gänsen durch musste. Und des Morgens früh sprach sie im Vorbeigehen, »O du Falada, da du hangest!« Da antwortete der Kopf, »O du Jungferkönigin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz tät ihr zerspringen!« Der Seele blieb nach Verlust des unmittelbaren Gottinnerlichkeitsbewusstseins 3 Blutstropfen, der Zugang zur geistigen Welt durch den Mund der Propheten offen. Aber auch dieses Tor wird verriegelt. Weltlicher Sinn fordert das Haupt der unbequemen Mana, wie die Bibel es von Johannes dem Täufer berichtet, der Salome zum Opfer fiel. Auch die griechische Helena-Sage weist auf diese Zusammenhänge hin. Dem Führer des Volks Menalaos wird von der eitlen, selbstgefälligen Persönlichkeit Paris Baris die Seherin Helena, Velena, Veleda entführt und in das Stammesheiligtum Trojaburg, heilige Stadt, wie Homer Ilion bezeichnet, gebracht. Auch die Namensverwandtschaft Hektors mit Hagen von Tronje gibt zu denken. Der dunkle Torweg aber, den alles Lebendige morgens und abends hindurch muss, bezeichnet Geburt und Tod. Wie nun die Gänseherde auf die Wiese Wissen gelangt war, machte das Gänsemädchen die Haare auf, die waren eitelgold, und Kürtchen sah sie und freute sich, wie sie glänzten, und wollte ihr ein paar ausraufen. Da sprach sie, wie oben berichtet, »Weh, weh, Windchen« und so weiter. Kürtchen ärgerte sich und beschwerte sich beim alten König. »Morgens, wenn wir mit der Herde unter dem finsteren Tor durchkommen, so ist da ein Gaulskopf an der Wand, zu dem redet sie.« So erzählte er den ganzen Vorgang. Der König überzeugte sich selber von der Richtigkeit der Schilderung und forschte abends die Gänsemagd aus, die die Auskunft verweigerte, dann aber den Ofen ihr Leid klagte. Die Seele kann ihrer göttlichen Abstammung goldene Haare dann bewusst werden, wenn der göttliche Odem, der Wind, die Hülle, Hut, entfernt, unter der sich der Schöpfer hinter der Schöpfung verbirgt. Dann werden die Haare geflochten, Licht schaffen, Erleuchtung, geschnatzt und aufgefasst, Aufbau einer geistigen, sittlichen Lebensordnung durch Satzungen. Nachdem sie so alle Prüfungen bestanden und als treu erfunden worden, wird sie in ihre ursprüngliche Würde eingesetzt. So ist in diesen Märchen jedes Wort und jeder kleine Zug von Bedeutung. In Farben von unzerstörbarer Frische ist von einem großen Künstler ein köstlicher Teppich aus edelsten Stoffen gewoben und geheimnisvoll von goldenen Fäden durchzogen worden. Gewiss kannte der Dichter das indische Bogenschützenlied Bhagavad Gita nicht. Und doch, wie treffsicher hat er die gleichen Lehren von den beiden Wegen, die zur Erhöhung führen, in anschaulicher Lebendigkeit zum Ausdruck gebracht. So möge dieses köstliche deutsche Märchen dem Deutschen helfen, den tiefen und starken Glauben seiner Vorfahren an die göttliche Bestimmung des Menschenlebens wiederzugewinnen. Denn was tot erscheint, wird wieder auferstehen.